Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schon wieder tiefe Nacht und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht wie immer freitags. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und sofort geht es los mit Klaus und Klaus ist 50. Hallo Klaus. Ja, hallo Domian. Erstmal einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen. Besser. Ja, guten Morgen. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich bin seit 14 Jahren Schmerzpatient. Der ganze Ablauf. Ich bin im Bett, schlaf da, dann gehe ich nah im Bett auf der Couch liegend, weil ich da die wenigsten Schmerzen habe. Also ich habe seit 14 Jahren ständig Schmerzen, habe alles ausversucht. Ja. Wo hast du denn die Schmerzen und warum hast du die Schmerzen? Ich habe die vom Steißbein bis oben zum Nacken und jede Schicht der Wirbelsäule ist ein so starker Verschleiß, dass die Schmerzen bleiben werden bis mein Lebensende. Also die Ursache ist der Verschleiß der Wirbelsäule. Ja, ja. Ich habe einen Lohndrücken und ein Hohlkreuz und habe Sportarten getrieben. Ich habe in der Oberliga Fußball gespielt, ich habe Karate gemacht und habe also die Sportarten gemacht, die ich hätte an sich gar nicht machen dürfen. Mhm. Und das heißt, dass man da nichts Therapeutisches mehr machen kann? Also, mir hat man, wie gesagt, vorgeschlagen, die Medikation, die ich aber jetzt ablehne, ich werde nicht mehr höher gehen. Ja gut, das ist eine Schmerzbehandlung. Ich meinte, es gibt keine Therapie, um die Ursachen des Schmerzens zu bekämpfen. Also Krankengymnastik zum Beispiel müsste man schmerzfrei sein. Bitte? Bei Krankengymnastik müsste man zum Beispiel schmerzfrei sein. Das fällt also schon mal flach, weil sie mich erstmal nicht schmerzfrei kriegen. Also es gibt auch keine Operationen oder irgendwas? Nein, leider kann man Verschleiß nicht operieren. Mhm. Und dann habe ich es versucht, da ich ja durch den Karate mit Asiatisch sehr viel kenne, mit Akupunktur, hat auch nicht angeschlagen. Das Einzige, was angeschlagen hat, war diese Druckmassagen. Da muss man, glaube ich, bis 3 zählen und dann ist der Schmerz sehr stark, lässt nach und ist weg. Das ist an sich eine Sache, wo ich sagen kann, ach ja, die könnte ich ja 2-mal oder 3-mal die Woche bekommen zur Linderung. Mhm. Um dann von der hohen Milligrammzahl der Medikation wegzukommen, kriege ich nicht verschrieben. Mhm. Also du nimmst im Moment sehr hochdosierte Schmerzmittel. Ja, ja. 80 Milligramm Oxycodon morgens und 80 Milligramm Oxycodon abends. Okay, das sagt jetzt nur Fachleuten was, aber ich gehe davon aus, dass das sehr hochdosiert ist. Das ist über Valaron und ist sehr hochdosiert, ja. Ja, das heißt, wenn du das nicht nehmen würdest, könntest du es gar nicht ertragen. Würdest du schreiend auf dem Boden liegen? Ja, ganz genau. Mhm. Du hast gerade schon eine Andeutung gemacht. Wie läuft denn so dein, wie ist dein Tagesablauf? Ich liege auf der Couch. Wenn ich auf Toilette gehe, muss ich meine Tochter und mich abstützen. Ich habe die Pflegestufe 2. Mhm. Wenn ich auf Toilette bin, und weil ich Sugar gemacht habe, muss ich mich sauber machen lassen, weil ich mich nicht rechts sowie links drehen kann. Achso, das heißt, wenn du auf Toilette bist, muss dich jemand sauber machen? Leider. Das ist schon Scham genug, weil... Wer macht das? Meine Tochter, die pflegt mich. Wie alt ist deine Tochter? 24. Ja. War wahrscheinlich auch eine Überwindung am Anfang. Natürlich, die Scham ist immer noch da, die ist jedes Mal da und die wird auch nie weggehen. Und lebst du mit deiner Tochter zusammen oder gibt es da auch noch eine Frau? Nein, meine Frau auch, ja. Ja, und die macht das nicht? Meine Frau, die ist arbeiten, deswegen macht meine Tochter das. Und die arbeitet nicht, die Tochter? Meine Tochter, die ist in der Uni, die hat aber eine Sondergenehmigung, dass sie erst um 9 Uhr da sein muss. Ach so, dann, weil sie sich um dich kümmern muss. Meine Frau macht Nachtschicht, ja. Mhm. Aber das Schlimme ist ja bei dieser Scham, wenn man, und das möchte ich ja auf keinen Fall, sage ich jetzt mal, durch die Medikamente so betörend ist und das gar nicht mitkriegen würde, dann, ich meine, das hört sich jetzt ganz dumm an, den ich mich wohler fühlen, als mit vollem Bewusstsein das mitzuerleben. Weil die Scham einfach zu groß ist und man sich auch nicht daran gewöhnen kann, wahrscheinlich. Ich werde mich nicht daran gewöhnen. Mhm. Wenn du starr auf der Couch oder im Bett liegst, sind dann die Schmerzen erträglicher? Ja. Das schon. Mhm. Ja. Obwohl ich jetzt, wie die Uhrzeit siehst, vor 2-3 Uhr nachts ich im Bett gehe, aber doch schon um 7:30 wieder aufstehe und dann tagsüber einschlafe, weil es ja auch hell ist. Das Leben geht nicht so ganz an mich vorbei, zumindest optisch nicht. Und aber nachts, sobald es dunkel wird, meine Frau im Bett geht, meine Tochter im Bett geht, alles ist ruhig. Dann sitzt du alleine da und man ist auf sich. Dann kommt der Kino, dann kommt der Kopfkino, wie ich früher mal war. Wie ist es denn, da kannst du doch kaum die Wohnung oder das Haus verlassen. Ja. Wie oft kannst du überhaupt so im Monat, geht das mal, dass du rausgehst? Ja, mit meiner Tochter. Mit der Tochter, mit Stütze dann? Ich kann ja auch Auto fahren, das ist da die Diskrepanz. Ach, du fährst noch Auto? Ich kann Auto fahren. Ich habe keine Ausfälle, keine neurologische Ausfälle in den Beinen. Aber tut das denn nicht wahnsinnig weh, wenn du da sitzt im Auto? Ja, natürlich. Ich darf nicht, ich könnte jetzt keine Fahrt von hier nach Frankfurt machen, aber zu mir zum Arzt könnte ich fahren. Könntest du fahren, oder fährst du auch? Ich fahre mit Begleitung meiner Tochter, die hat keinen Führerschein. Mhm. Wie lange bist du mit deiner Frau zusammen? Wir haben am 23.3. geheiratet. Am 23.3. geheiratet? Aber ich gehe mal davon aus, dass... Die Tochter ist von erster Ehe. Ach, die Tochter ist von erster Ehe. Ach so. Mhm, das heißt, diese Frau, die du jetzt hast, die hast du kennengelernt, während du schon die schwere Erkrankung hattest? Ja. Wie ist das wie hat das funktioniert? Wie kam das? Ja, also vor 5 Jahren waren die Schmerzen jetzt nicht so, dass ich jetzt nur am Liegen war, sondern konnte mich noch bewegen. Und da werde ich auch noch juristisch gegen meinen Arzt vorgehen, weil ich da wohl denke, dass man da hätte mehr Chancen gehabt, was zu tun. Und jetzt nach 5 Jahren kommen sie an und... Die Frage war jetzt gewesen, wie du die Frau kennengelernt hast. Ich habe sie im Krankenhaus kennengelernt. Das ist also auch wieder so, ihr Ex-Ehemann war da und es war aber einer, der Alkoholiker ist, der sie auch schlecht behandelt hat. Und also eine Krankenhausbekanntschaft. Nun ist es ja für einen Partner immer sehr schwer, wenn man mit einem sehr schwer kranken Menschen zusammen ist. Hast du Sorge, dass das zu sehr vielleicht eure Beziehung auch belasten könnte? Nein. Wir haben bis jetzt noch gerade mal einmal Sex gehabt in der ganzen Beziehung. Wie lange läuft die Beziehung schon? 4 Jahre. 4 Jahre, einmal Sex nur? Ja. Weil? Ich habe mir die Medikamente richtig mal durchgelesen, die ich nehme. Und da steht auch drin, dass dieser Sextrieb unterbunden werden kann. Unterdrückt und werden kann. Muss natürlich einer dazu gehören, wo es natürlich zutrifft. Und das belastet deine Frau nicht? Nein. Sie hat gesagt, sie liebt mich auch ohne Sex. Also das heißt, ohne Sex weiß ich nicht, ob sie sich selbst befriedigt, aber auf jeden Fall... Aber abgesehen davon, dass der Trieb sehr runtergefahren ist, wahrscheinlich sowohl durch die Medikamente als auch durch die Schmerzen, stelle ich mir, wenn du dich schon nicht reinigen kannst nach einem Toilettengang, stelle ich mir auch einen sexuellen Akt für dich sehr schwierig vor, weil das wahrscheinlich auch mit großen Schmerzen verbunden ist. Ja. Und damit auch alles andere ist lustvoll. Meine Frau möchte mich ja auch spüren und Ich kann gar nichts geben. Ich habe 3 Firmen. Ich habe Gott sei Dank keine finanziellen Probleme, aber ich komme mir vor wie ein halber Mensch oder noch weniger. Hast du denn das Gefühl, dass du schmerztherapeutisch optimalst behandelt wirst? Nein, auf keinen Fall. Es kann nicht die Lösung sein, nur Tabletten zu verschreiben. Das heißt, der gesamte Fall, deine Erkrankung liegt nicht in guten medizinischen Händen. So einen Eindruck hast du. Ja. Unter dem Motto, Medikamente verschreiben und bis in 50 Tagen. Weil ich kriege immer 100 Stück verschrieben und morgens und abends, ist klar, ne? Nach 50 Tagen erscheine ich da wieder, hol das Rezept ab. Ja. Weil das ein BTM-Rezept ist. Ja. Lebst du in einer größeren Stadt? Ja, ich lebe bei Düsseldorf. Ach so, ah ja. Denn ich möchte einen Vorschlag machen, Klaus. Ja. Ich glaube, da muss man jetzt dich gut beraten, dass du ein besseres, sagen wir mal, medizinisch betreuendes Umfeld bekommst. Ja, aber gucken wir heute die Ärzte an, Dominik. Die haben gerade mal maximal 10 bis 12 Minuten, wenn man hoch ist. Für ja, ist mir schon klar. Da kommt man ja überhaupt gar nicht dazu, überhaupt was zu erzählen, sondern BTM-Rezept auf der einen Seite für die Daktylose, man hat ja auch Verdauungsstörungen durch die Tabletten, also die haben also ganz schöne Nebenwirkungen. Aber also mir ist die Problematik völlig klar und in der Problematik stecken leider viele, viele Menschen, vor allen Dingen, wenn sie nicht Privatpatienten sind. Ja. Dennoch, wenn wir uns jetzt im Hintergrund mal schlau machen. Wir wissen jetzt, dass du hier im Rheinland wohnst. Da gibt es sehr viele, sehr gute Versorgungsmöglichkeiten. Wir wollen uns mal für dich schlau machen. Vielleicht 40 880 oder ja, das können wir gleich im Hintergrund besprechen. Ach so, okay. Ja, ich habe damit kein Problem. Ja. Vielleicht, ich würde es dir so sehr wünschen, können wir dir doch einen guten Tipp geben, wohin wir dich lotsen können. Mehr können wir ja eh nicht machen, aber das wäre ja schon was. Ja, sicher. Ich war nicht mehr im Juni eingeladen zur Hochzeit und weiß jetzt schon, dass ich nicht dahin gehen kann. Ja. Das ist kein Leben mehr. Das ich schreibe mal schon meine Frau an. Ist mir völlig klar, dass das auf die Nerven geht und dass man da auch schon mal dann... Marco ist leer, ja. Ja, dass man da schon mal Sachen sagt, die man gar nicht sagen möchte und die einem auch leid tun hinterher. Natürlich, das sage ich dann so, auch immer. Lieber Klaus. Ich kriege uns auch immer schnell wieder im Arm und auch meine Tochter auch, aber Jetzt bitte ich dich aufzulegen und... Ja. Meine Mitarbeiterin, die Magdalena, ruft dich gleich an. Alles Weitere im Detail, im Hintergrund, okay? Dankeschön. Alles gute Sendung noch. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Tschüss. Ich wollte ihn ja nicht den armen Kerl unterbrechen, dass er immer dominant sagt. Ist übrigens sehr lustig. Manchmal, wenn ich so auf der Straße so ältere Leute treffe, ich weiß nicht, woran das liegt, dann rufen die, hallo Dominan. Irgendwie mit dem... Das Domian fließt da nicht so runter. Übrigens, euer Wunsch sei uns Befehl. Das habt ihr wahrscheinlich, die ihr Fernsehzuschauer seid, schon bemerkt. Wir haben den Hirsch andersrum gestellt. Die überwältigende Mehrheit der Zuschauer dieser Sendung möchte, dass der Hirsch mir ins Ohr bläst. Oder so ähnlich sieht's ja aus. Also dann soll es auch so sein und er bleibt jetzt so stehen. Ich hoffe, dass es euch so auch gefällt. So, mein Lieben, mit wem machen wir weiter? Mit der Lisa. Und Lisa ist 22. Guten Morgen, Lisa. Hallo, Domian. Ja, siehst du kannst es doch richtig, Domian. Lisa, um was geht's? Ich möchte mit dir, ja, es hat noch ein bisschen was mit dem Thema vom Mittwoch auch zu tun, das kann ich mir nie verzeihen. Ja. Und zwar geht's um den Selbstmord meiner Schwester. Wann ist der passiert? Das war am 5. September 2007. Ja. Ich war zu der Zeit 17 und sie war... 20, kurz vor dem 21. Geburtstag, also sie ist 3,5 Jahre älter als ich. Mhm. Und sie hatte zu der Zeit einen Freund. Und ich bin sehr super mit ihr ausgekommen. Wir haben super viel Zeit miteinander verbracht und alles. Mhm. Also gute Freundin quasi, Schwester und Freundin. Ja, quasi, kann man so sagen. Kann man so sagen, ja. Mhm. Also auch sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ja. Und sie hat mir eben auch vorher gesagt, dass ihr Freund an dem Abend kommt, dass es nicht so gut läuft und dass sie vermutet, dass er mit ihr Schluss macht. Mhm. Und ich war sehr neugierig und ich weiß, dass man sowas nicht macht, aber ich bin in ihr Zimmer und habe da ihr Tagebuch liegen sehen. Und sie hat da ziemlich genau wortwörtlich reingeschrieben, wenn er morgen Schluss macht, mache ich auch Schluss. Mhm. Ich habe mir da nicht so viel dabei gedacht. Hast du das denn kapiert, was das diese Wortähnlichkeit bedeutet? Wenn er Schluss macht, mache ich auch Schluss. Also ich bringe mich dann um. Hast du das so verstanden gleich? Irgendwie ja, aber ich wollte es irgendwie nicht realisieren. Ich habe mich nicht getraut, dass ich sie darauf anspreche. Mhm. Ich wollte es nicht wahrhaben. Man hätte es auch anders verstehen können, ne? Dass sie schreibt, wenn er Schluss macht, mache ich in dem Sinne auch Schluss mit ihm und dann ist die Sache gut. Aber so war es ja offensichtlich nicht gemeint. Ja, es war dann eben am nächsten Abend so, dass ihr Freund dann bei ihr war. Mhm. Und ich war in meinem Zimmer, das ist ein Stockwerk tiefer, sie war in ihrem mit ihm und dann habe ich gehört, wie der so um 9 rum geht. Mhm. Und ich habe dann halt zum Fenster rausgeschaut auf die Einfahrt und habe gesehen, wie er im Auto gesessen ist und irgendwas gelesen hat. Was das war, wusste ich natürlich nicht und irgendwann hat er es eingepackt und ist weggefahren. Mhm. Ich bin dann 5 Minuten später ins Zimmer hoch, mhm. weil ich sie trösten wollte. Und sie war dann mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett gelegen, hat nur noch, ich habe gedacht, sie schlucht. Ich habe ihr die Hand auf den Rücken gelegt und wollte sie eben trösten in dem Moment. Aber sie hat überhaupt nicht auf mich reagiert, dann habe ich sie halt genommen und umgedreht. Und sie hat mich dann nur noch mit weit aufgerissenen Augen angestarrt und hat nur noch geröchelt, so gesehen. Und aber ich habe auch schon gesehen, dass sie sich eingenässt hat. Aber es waren doch nun gerade mal ein paar Minuten erst vergangen. Was hat sie denn da gemacht? Das wissen wir ja bis heute nicht. Das ist uns bis heute ein Rätsel. Ich bin dann schreiend durchs Haus gerannt, hab meine Eltern geholt. Die waren im Haus, die waren zu Hause. Die waren auch zu Hause, wir waren im Wohnzimmer gesessen, mein Bruder war auch zu Hause. Und die sind dann eben alle gekommen, sofort Notarzt, alles gerufen. Wir wohnen sehr ländlich, es sind dann nach 5 Minuten Helfer vor Ort gekommen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, es ist bei uns üblich, dass so kleinere Gruppen in Dörfern, so Not-Sani, also die haben noch Sani-Ausbildung. Die sind dann nach 5 Minuten gekommen, haben dann stabile Seitenlage beatmet. Nach einer Dreiviertelstunde ist dann mal Notarzt gekommen. Und auch das Anker. Und die haben dann halt ja versucht, sie zu stabilisieren, zu beatmen. Die hat nur geröchelt und mit aufgerissenen Augen rumgestarrt. Wie lange hat sie dann noch gelebt? Ja, 2 Tage ist sie dann am Leben gehalten worden. Die ist dann nach der Dreiviertelstunde ins Anker verfrachtet worden. Das uns nächstgelegene Krankenhaus hatte keine Giftnotzentrale. Aber nochmal, gab es denn keine Obduktion, um herauszubekommen, woran sie gestorben ist? Beziehungsweise nein, Obduktion gab es nicht. Es ist ein Scan gemacht worden, auch vom Hirn mehrmals. Sie war dann 70 Kilometer entfernt im Krankenhaus, das einzige, das sie überhaupt aufgenommen hat. Ein anderes Krankenhaus hat sie einfach abgelehnt. Warum wissen wir das heute nicht, obwohl die eine Giftnotzentrale hatten, das wäre viel näher gewesen. Wurde denn Gift vermutet? Es wurde Gift vermutet. Es konnte nichts anderes sein. Man hat nichts gesehen am Körper, gar nichts. Aber nochmal, wenn du sagst, sie ist obduziert worden, was ist denn dabei rausgekommen? Nee, obduziert worden ist sie nicht. Es sind Scans gemacht worden, also ohne Obduktion, und das Blut ist untersucht worden. Und wir sind auch gefragt worden, ob wir eine Blutprobe möchten, um das danach noch weiter zu analysieren, weil manche Tests länger dauern und wir haben dann ein halbes Jahr später eine Nachricht bekommen, es ist nicht rausgekommen. Meine Mutter hat ihr komplettes... Also im Klartext, man weiß bis heute nicht, woran deine Schwester so schnell innerhalb von Minuten sich hat das Leben fast da schon nehmen können. Man weiß Richtig. Es nicht. Warum habt ihr denn keine Obduktion veranlasst, deine Familie? Weil uns die Ärzte gesagt haben, dass wir nicht, dass bei einem Gift, was eben da vermutet wurde, nicht rauskommen kann. Da reicht eben die Blutprobe. Aha, also wir sind immer noch bei der Vermutung, dass es Gift war. Aber die Blutprobe hat ja auch nichts ergeben. Die hat auch nichts ergeben, nein. Also meine Mutter hat ihr komplettes Zimmer auseinandergenommen, hat alles Mögliche durchsucht. Wie mysteriös. Also wenn jetzt Gift vermutet wird, hat die Polizei denn auch diese Vermutung auch geäußert? Da war doch bestimmt auch Kriminalpolizei, da waren doch ganz viele Leute wahrscheinlich. Ja, wir haben Aussage bei der Polizei machen müssen. Aber das in dem Sinn habe ich nicht mitgekriegt, dass da irgendwie groß was rauskommen muss. Also du weißt gar nicht, was die Polizei richtig gesagt hat. Die haben das irgendwann eingestellt. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es irgendeine Form von Gift, von eine hochtoxische Substanz gewesen sein muss, woher könnte sie sich das besorgt haben? Woher wusste sie, dass ein bestimmtes Mittel so wirkt? Ja, was wir vermuten, sie hat in einem Schmuckgeschäft gearbeitet. Da sind viele Chemikalien im Spiel. Das stimmt, ja. Denn ich halte nochmal fest, der Freund war aus dem Haus gegangen, dann hast du geguckt, er hat im Auto irgendwas gemacht und dann sind vielleicht Da sind 5 Minuten vergangen vielleicht 7 Minuten. Richtig. Und dann bist du runtergegangen und da war es ja schon geschehen. Richtig. Also muss das etwas gewesen sein, was ganz... Okay, kommen wir nochmal auf den Freund zurück. Du weißt bis heute nicht, was er da in dem Auto gelesen hat. Doch, das weiß ich jetzt, weil wir sind dann zu ihm gefahren danach, mein Bruder und ich, der ist auch älter als ich. Und er hat den Abschiedsbrief von ihr in der Hand und ist dann einfach gefahren. Er hat den Brief in der Hand, in dem sie ihm schreibt, sie bringt sich jetzt um. hat draufgeschrieben, er soll ihn erst daheim öffnen, er hat im Auto geöffnet, er hat gelesen und ist weggefahren. Reingeschrieben, sie bringt sich um und er ist weggefahren. Weil er es nicht ernst genommen hat? Ich weiß es nicht. Also sie hat uns auch einen Brief hinterlassen, in dem steht, dass sie in dieser Welt nie richtig akzeptiert worden ist und dass es nicht unsere Schuld ist. Und jetzt hast du gerade gesagt zu mir, du meldest dich so im Nachklapp noch auf unser Thema. Das Thema hieß ja, das kann ich nie wieder gut machen. Inwiefern denkst du bei dieser tragischen Geschichte denn diesen Satz? Ja, ich denke halt, wenn ich einfach nur früher gekommen wäre, wenn ich nicht aus dem Fenster geschaut wäre, sondern sofort hochgegangen wäre zu ihr, wo er gegangen ist. Aber du oder wenn doch, ich schon abends, wo Moment, ich das gelesen hätte, irgendjemanden angesprochen hätte. Ja, aber weißt du, wenn man das so liest, was schreibt man nicht alles so aus Liebeskummer oder auch aus Sorge vor, vielleicht anstehendem Liebeskummer? Und du bist ja dann sehr schnell in das Zimmer gegangen. Wahrscheinlich, wenn du jetzt noch eine Minute früher gewesen wärst, dann hättest du das auch schon eingenommen gehabt. Also ja. Ich kann verstehen, dass du dir diese Vorwürfe machst oder was, dass man sich so denkt, mein Gott, wäre ich da vielleicht noch ein paar Minuten früher gegangen, dann hätte ich sie vielleicht retten können. Ja, vielleicht wäre das so gekommen. Aber man muss ja unterscheiden zwischen diesen Gedanken und einem anderen Gedanken, trage ich wirklich eine Schuld daran? Und die trägst du wirklich nicht. Deine Schwester war offensichtlich ein sehr, sehr, sehr labiler Mensch, vielleicht auch etwas depressionserkrankt, ich weiß es nicht. Insofern kannst du da überhaupt nicht mit Schuld, über Schuld sprechen, was deine Person anbelangt. Was sagt denn deine Familie? Ja, denen habe ich das überhaupt nicht erzählt, dass ich das gelesen habe. Ach, das weiß keiner bis heute. Ja, ich habe es mal, ich war danach in therapeutischer Behandlung, hat eben meine Mutter auch veranlasst. Das größte Problem war, da ich 17 war, musste ich zum Kinder- und Jugendpsychologen und ich bin überhaupt nicht klargekommen, damit die, ich war bei einer Psychologin, die hat mich behandelt, wie wenn ich 5 wäre, haben mir ganz komisch gesprochen, wie wenn ich eben ein total kleines Kind wäre. Mhm. Das heißt, du hast das gar nicht so richtig erzählen können bei der und hast dich nicht ernst genommen gefühlt. Ja, die wollte seltsamerweise immer wieder, dass ich ihr bei jeder Sitzung immer wieder den Ablauf, wie es passiert ist, sage. Wieder und wieder und wieder und wieder. Jedes Mal. Mhm. Aber hast du ihr das erzählt, dass du das vorher gelesen hattest? Ich weiß es ganz ehrlich nicht mehr. Ich kann mich an den Abend selber und die 2 Tage danach so gut erinnern, aber an das halbe Jahr danach ist die Erinnerung total verschwommen, fast weg. Aber im Klartext heißt das ja, dass diese Therapie oder diese Gespräche, die du da geführt hast, überhaupt nichts gebracht haben. Ja, die waren so gesehen von Arsch, wirklich. Ja. Also kann man nicht anders sagen. Verstehe. Und du trägst immer noch du grübelst immer noch so sehr darüber nach. Ja, also es gibt Zeiten, Da denke ich monatelang überhaupt nicht drüber nach und zur Zeit ist wieder, es kocht teilweise so stark hoch. Lisa, ich weiß, das sind immer 2 verschiedene Schuhe. Ich sag dir nochmal so die, ich glaube, wirklich sehr objektive Einschätzung. Das sage ich nicht, um dich zu trösten oder um dir irgendwie jetzt einfach nur was Schönes zu sagen. Die objektive Einschätzung ist, dass du überhaupt keine Schuld trägst. Das ist das eine, aber du empfindest das ja ganz anders. Und du machst ja Gedanken und Sorgen und Schuldgefühle. Und offensichtlich jetzt schon sehr lange, das ist 2007, das ist ja schon eine erheblich lange Zeit und es macht dir zu schaffen und liegt dir auf der Seele. Ich würde dir wirklich dringend raten, dass du doch nochmal versuchst, eine Beratungsstelle oder sogar vielleicht eine Therapie zu machen. Bei einer Person. Ja, mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Genau, dann mit einer Person und die würde ich dir dann sehr wünschen, die du ernst nimmst und die dich auch ernst nimmt. Ich habe den Vorteil, dass ich wenigstens zu einem normalen Therapeuten gehen kann. Genau, ganz genau, ja. Ich habe eine sehr erfahrene und gute Psychologin hier im Hintergrund heute Nacht. Die ruft dich jetzt mal an und die kann dich beraten, welche Art von Therapie da vielleicht gut wäre und wie du es angehen sollst. Ich rate es dir dringend, das zu machen. Damit du damit du abschließen kannst mit dieser traurigen Geschichte und dass du deinen Frieden findest, denn du darfst da nicht so zerrüttet sein, das ist nicht gut. Du machst dich ja damit kaputt. Ja. Gut, Lisa. Ich bitte dich aufzulegen und Magdalena ruft dich gleich an. Ja, gut. Dankeschön. Alles Gute. Ja? Kann ich vielleicht noch ein Autogramm haben? Sehr gerne. Da kannst du der Magdalena deine Anschrift geben und dann schicke ich dir sehr gerne eins. Okay? Gut. Gut, Lisa. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. So. Mit wem machen wir weiter? Mit Nathalie. Und die ist 38. Nathalie, hallo. Ja, hallo Domian. Nathalie, um was geht's? Ja, es geht darum, wie bei der Vorgängerin, meinen Frieden zu finden. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich mit meinem Lebensgefährten Streit suche, in der Angst im Grunde genommen, oder um die Angst zu kaschieren, dass ich verlassen werde. Wie lange bist du mit deinem Lebensgefährten schon zusammen? 10 Jahre. 10 Jahre schon. Du suchst Streit, um die Angst zu kaschieren, dass er dich eventuell verlassen könnte. Ja, also ich möchte dann einfach im Grunde genommen, glaube ich, eine Reaktion von ihm haben, um überhaupt zu spüren, also um etwas zu spüren. Der Hintergrund ist der, dass ich wahrscheinlich eine alte Wunde habe, die nicht heilt. Nämlich? Die schaut so aus, dass ich adoptiert wurde und es wurde mir nicht gesagt. Ich habe das erst später durch jemand anders erfahren. Und meine Adoptiveltern haben mir nie darüber erzählt. Es wurde also permanent darüber geschwiegen. Mhm. Und ich fürchte, dass ich mein ganzes Leben lang immer so auf der Hut bin und denke, was verschweigt man mir oder warum will man nicht? Mhm. Misstrauisch bist. Ja, sehr misstrauisch. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, nicht gewollt zu sein. Und das nehme ich, glaube ich, immer so mit. Und wenn mein Lebenspartner ein Anzeichen macht, dass er vielleicht nur ein bisschen unaufmerksamer ist oder dass er ja für mich den Anschein macht, dass ich verlassen werde, dann bin ich so voller Angst und so erstarrt auf der einen Seite. Nochmal eine Frage zur Vergangenheit. Du sagst, du hast es erst dann spät rausbekommen, dass du nicht das Kind deiner Eltern bist. Ja. Wie alt warst du? Als ich es erfahren, also ja. Als ich es rausbekommen, 12. Und wie hast du es rausbekommen? Im Streit hat mir das eine Mitschülerin gesagt. Ah ja. Und haben denn deine, ich nenne sie jetzt mal deine Eltern, deine Adoptiveltern, haben die dich immer gut behandelt? Im Grunde genommen schon. Nur es wurde eben über dieses Thema der Adoption geschwiegen und ich habe eben mit meinen Fragezeichen immer alleine gewesen. Ich wollte ja wissen, warum ist das passiert? Ja, als man dir als 12-jährigen Mädchen das dann an den Kopf geworfen hat, ein anderes Kind. Ja. Da bist du doch wahrscheinlich nach Hause gerannt und hast gesagt, stimmt das? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht? Natürlich nicht. Ich hatte das Vertrauen einfach nicht. Ich bin 6 Jahre alt gewesen, als diese Adoption war. Hm. Und habe das dann auch wahrscheinlich verdrängt. Ich meine, mit 6 kann man sich ja schon erinnern, was da so war. Ja, also es ist so, dass ich keine Erinnerung daran habe. Hm. Ich fand mich nur plötzlich in einer neuen Umgebung wieder, in einer Familie und wusste nicht mehr, was vorher passiert ist, bis heute nicht. Wann hast du denn deine Adoptiveltern angesprochen auf die Sache? Nie. Nie? Ich habe mich nicht getraut. Ach, das heißt, du hast dieses mit dir rumgetragen, als du dann in die Pubertät kamst, jugendlich wurdest. Ja, ja. Und bis heute? Ja, bis heute. Die leben noch, die beiden? Ja, natürlich. Und du hast einen Kontakt mit denen? Ja, ja. Der Kontakt ist minimiert dadurch, dass dieses Vertrauensverhältnis vielleicht nicht da ist. Und ich immer mich unwohl fühlte, wenn ich da war zum Besuch oder eben ich bin ausgezogen und habe dann immer das Gefühl gehabt, mir geht's schlecht danach, wenn ich da war. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich... Und du hast bis heute Angst, sie darauf anzusprechen? Ja. Warum? Weil ich merke, dass da es ist eine Wahrnehmung, die ich habe, dass nicht darüber gesprochen werden soll. Was wäre wohl, wenn du diesen Bann brechen würdest? Und du würdest es aussprechen und sagen, was war los, warum bin ich damals von euch adoptiert worden, was ist meine Geschichte, was wäre dann? Das ist so gewesen, dass ich das versucht habe, die Unterlagen zu bekommen. Und meine Eltern haben die mir verwehrt, meine Adoptiveltern. Mhm. Und immer wieder rausgezögert, dass ich sie bekomme. Ich wollte ja irgendwann wissen, was war da los, was ist passiert und meine weiblichen Eltern finden. Und du hast es bis heute nicht rausgekriegt? Ich habe es nicht von meinen Adoptiveltern rausbekommen. Ich bin selber auf die Suche gegangen. Und was hast du erfahren? Das war ein sehr langer Prozess mit vielen Einwohnermeldeämtern, die ich angeschrieben habe. Und Nach vielen Portokosten und vielen erfolglosen Suchgelagen habe ich dann einen Tipp bekommen von einer, die vielleicht auch Mitleid hat in einem Einwohnermeldeamt, die gesagt hat, wenden Sie sich mal da und da hin, ich glaube, da bekommen Sie, da haben Sie Erfolg. Und das war dann auch so. Die hat wohl Einsicht in die Akten gehabt, durfte das aber nicht sagen, weil ohne, ohne Erklärung oder ohne Hintergrund kann ich einfach natürlich nicht sagen. Das heißt, du hast es, weißt es nicht bis heute? Doch, ich habe sie dann vor ein paar Jahren habe ich meine leibliche Mutter gefunden. Was war der Grund? Warum haben sie dich weggegeben? Das ist nie so ganz klar. Das Jugendamt hat das wohl gemacht damals. Und also du hast ja heute immer noch, obwohl du mit deiner leiblichen Mutter gesprochen hast, immer noch keine Klarheit. Nicht so wirklich. Sie, meine leibliche Mutter hat sehr viel Schuldgefühle. Und ich mag sie auch da nicht drauf ansprechen. Ich mag im Grunde genommen mein ganzes Leben lang schon nicht klar sein. Ich merke das gerade schon. Du hast immer Sorge, irgendwas Klares zu sagen oder zu fragen. Ja. Jetzt kommen wir noch auf deinen Partner zurück. 10 Jahre, sagst du, seid ihr zusammen. Ja. Wie ist denn die Beziehung an sich so? Nicht wirklich eine feste Beziehung, weil ich möchte keine feste Beziehung, weil ich Angst habe, verlassen zu werden. Deswegen habe ich das so. Was heißt denn eine, wenn das keine nicht feste ist? Was bedeutet das? Hat er noch eine andere? Nein, das heißt, dass wir nicht zusammen leben durch meinen Wunsch, aufgrund meines Wunsches. Und wir haben also getrennt. Na gut, man kann ja getrennt leben und trotzdem ganz fest zusammen sein, das geht. Ja. Nur ich habe immer wieder das Gefühl, so zwanghaft, ich müsste immer wieder ausbrechen. Das heißt, dass ich dann ein paar Tage für mich bin, woanders hingehe und immer aus dieser Angst heraus, dass ich dann ja noch weiß, wie es ist, alleine zu sein. Ich verstehe. Und du zettelst, du hast es gerade am Anfang gesagt, manchmal Streit an, um zu spüren, dass er noch da ist. Ja. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja, und auch einfach um das Gefühl zu bekommen, er setzt sich mit mir auseinander, so wie sich meine Adoptiveltern nicht mit mir auseinandergesetzt haben. Also zieht sich da die ganze Sache durch das ganze Leben durch? Durch das ganze Leben, es ist bei Freundin so, es ist immer wieder dieses Gefühl, ja. Du bist ein unglücklicher Mensch. Ja. Trotz Beziehung. Ja. Ahnt dein Partner dieses Unglück, was in dir ist? Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich spiele die Starke. Ich bin stark. Ja, kannst du so perfekt spielen? Ich versuche immer, diesen Schmerz zu kaschieren, der ganz tief da drin ist, aber nach außen bin ich stark und cool und tough. Nun hast du mir ja gerade jetzt einige sehr persönliche und intime Dinge erzählt. Ja. Wem erzählst du sowas noch? Immer nur in Etappen und immer nur dosiert meiner Freundin, meiner anderen Freundin, sodass keiner diese Fassade knackt. Also wenn überhaupt, weiß die Freundin ein bisschen was hinter der Fassade ist. Ja, aber so verschiedene Freundinnen, so nie das Ganze. Also damit keiner denkt, ich bin schwach und ich... Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin Krankenschwester. Du bist Krankenschwester. Das heißt, auch ein Beruf, der sehr stressig ist und wo sehr viel von dir verlangt wird. Ja, ich kann, glaube ich, sehr gut funktionieren. Mensch, Nathalie, das schreit aber geradezu nach einer richtig guten, intensiven Therapie. Ja, es ist schwer, sich zu öffnen, weißt du, weil ich immer denke, ich darf nicht schwach sein, ich muss stark sein. Du hast jetzt, wir reden erst ein paar Minuten miteinander und du hast dich so sehr geöffnet schon und bist so ehrlich. Was meinst du, wie gut das in einer Therapie laufen würde, wenn du Vertrauen zu der Person hast? Ja, das ist so eine Sache mit dem Vertrauen. Ich vertraue niemandem, nicht mal mir selber. Ja, aber gib dir doch mal eine Chance und gib deinem Leben doch auch mal eine Chance, dass es besser wird. Bisher war es ja alles sehr schwer. Alles sehr schwermütig um dich herum, habe ich den Eindruck. Ja. Weinst du schon mal, wenn du alleine bist? Nein, jetzt weine ich zwar, aber ich habe nie gewusst, was Trauer ist. Ich weiß, was Wut, Aggression und auch Glück ist. Das kann ich alles empfinden, aber ich glaube, ich habe nie gewusst, was Trauer ist. Wenn mir welche erzählen, dass sie traurig sind, dann habe ich zwar den Anschein erweckt, dass ich mitfühle, aber ich konnte mich nicht reindenken und wusste nie, was meint ihr damit? Wie fühlt sich Trauer an? Das heißt, auch in ganz stillen Momenten, wenn du für dich alleine warst und du nicht spielen musstest, keine Maske aufziehen musstest, ja, hast du auch nie geweint? Nein, ich war immer, wenn ich diese Phasen hatte, dass ich an einem Endpunkt war, dass ich dann innerlich erstarrt war, weißt du, wie gelähmt. Dann ist das ja fast schon jetzt etwas sehr Besonderes, dass du gerade so ein bisschen hast angefangen zu weinen schon. Ja. Du bist auch nur, weil es anonym ist, ich glaube, sonst. Ja, ja, aber das ist ein Anfang, Nathalie. Ich sag dir, wenn das hier schon mal so ganz gut funktioniert, anonym, ist das ein erster Schritt auch, sich von außen dann Hilfe holen zu können. Du bist eine junge Frau von 38. Du hast jetzt dein ganzes Leben lang, plagst du dich mit all diesen Dingen rum, die ja verständlicherweise auch belastend sind. Du hast eine Beziehung, die dadurch ja auch belastet wird, durch dieses Verhalten. Ja, sehr. Hast du manchmal Angst, wirklich, dass er dich wirklich verlässt? Ja. Und das wäre eine Katastrophe? Das wäre eine Katastrophe, ja. Ich denke, er ahnt nicht, weil ich immer sehr, sehr kühl wirke oder sehr... Er sagte mal zu mir, du bist so kalt. Und er meinte das nicht äußerlich. Er meinte einfach das Ganze naturell. Weißt du, was ich ganz toll finde? Du liebst diesen Mann. Du liebst diesen Mann? Ich denke, dass ich ihn liebe, ja. Ich manchmal denke, ich kann gar nicht lieben, ja. Aber ich... Aber du schätzt und achtest ihn. Ja. Und er schätzt und achtet dich auch. Daran zweifle ich ja manchmal. Gut, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr seid 10 Jahre zusammen und... Ja. Mach doch mal versuch doch mal den Schritt nach vorne zu machen und erzähl ihm mal so ein wenig von deinem Leben, wie du es mir gerade erzählt hast. Nur ich habe solche Angst, wenn ich... Ich will dir was sagen. Ich bin fast sicher, dass der ganz erleichtert sein wird, weil er anfängt, dich zu verstehen. Ich gehe davon aus, dass der dich bisher gar nicht richtig verstanden hat. Der weiß gar nicht, warum du so bist, wie du bist. Versuch doch mal so einen kleinen Schritt dich vorzuwagen. Ich bin auch sicher, dass es dir gut tun wird und für dich eine Erleichterung ist. Ja, für mich bedeutet bloßgestellt zu sein, schwach zu sein. Und dann weiß ich nicht mehr, was passiert. Ja, aber du bist nicht bloßgestellt, wenn du deine Vergangenheit, deine Geschichte erzählst. Da muss man sich ja gar nicht für schämen. So ist es nun mal. Du bist ja ein Opfer der Verhältnisse, in die du hineingeboren wurdest, hineingeschleudert wurdest. Ja, es wird so oft gesagt, dass man sich seine Eltern selber aussucht. Und manchmal denke ich, habe ich Schuld auf mir geladen? Ach was. Meine liebe Nathalie, es muss was passieren. Das war jetzt ein großer Anfang, finde ich, der jetzige Abend hier, das Gespräch. Du hast viel gesprochen und hast viel mal einen anderen Menschen in dich hineinblicken lassen. Ja. Jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin sprichst, bezüglich einer Beratung für eine Therapie. Okay? Ja. So, das ist das eine. Und das andere, überleg mal, dass du ein bisschen mal ehrlich oder offen bist deinem Partner gegenüber. Das ist, glaube ich, die beste Zusatztherapie für alles. Überleg mal. Ja? Ja. Nathalie, jetzt legst du bitte auf und wirst von Magdalena zurückgerufen. Und ja, danke schön. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und ganz viel Kraft, dass du aus diesem Teufelskreis, in dem du da drin steckst, rauskommst. Ja, danke schön. Ich bin guter Dinge, dass du schaffst. Vielen Dank. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Für dich auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, wir haben, was haben wir, 1.38 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche sagen. Unser Hauptthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ja Themennacht. Und das Thema heißt feige. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich in ihrem Leben schon mal feige oder sehr feige verhalten haben. Zum Beispiel die feige waren, einen Fehler zuzugeben oder die Wahrheit zu sagen oder einem Menschen zu helfen vielleicht auch. Oder die feige waren, sich einzugestehen, dass sie zum Beispiel süchtig sind. Und ich möchte gerne sehr gerne mit Leuten reden, die Feigheit bei anderen ertragen mussten oder vielleicht sogar Opfer von feigen Menschen wurden. Das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in unserer Themennacht. Und ihr könnt euch sehr gerne wie immer schon per Mail anmelden, domian@wdr.de. So, und jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute. Und ich bin verbunden mit Ulla und Ulla ist 37. Hallo Ulla. Hallo Domian. Hallo Ulla. Um was geht's? Mein Thema ist, dass ich gestern das ganz, ganz große Glück hatte oder die vergangenen zwei Tage, meinen Patenonkel, den ich viele, viele Jahre nicht gesehen habe, wirklich bis zum Ende begleiten zu können. Das ganz große Glück. Also ja, er ist gestorben. Er ist gestorben. Er war sehr krank. Er hatte einen Krebs, der ist operiert worden im November. Damit hätte eigentlich alles gut sein können. Man hat ihn dann aber quasi überzeugt, doch noch eine weitere große Operation durchführen zu lassen. In der Folge hat es ganz, ganz, ganz viele Komplikationen gegeben. Ich habe da immer nur von gehört. Ich hatte zu der Familie seit mindestens 7 Jahren nur noch sehr, sehr sporadischen Kontakt. Er war dein Patenonkel. Warum hattest du keinen Kontakt zu ihm? Als Kind war ich ständig da. Mhm. Und ich war auch gerne da. Und das war auch mein absoluter Lieblingsonkel. Mhm. Und irgendwann, ja, Leben gehen auseinander. Jeder ist berufstätig. Ich arbeite als Krankenschwester, Schichten. Hm? Aber dennoch, wenn man so ein enges Verhältnis hat, geht das ja nicht so einfach, weil die Leben sich anders entwickeln. Doch, es hat sich... Es gab keinen Streit. Es gab überhaupt keinen Streit. Es war einfach so, das Leben... Es hat sich einfach so auseinanderentwickelt. Mhm. Wann hast du denn dann von der schweren Erkrankung erfahren? Erfahren habe ich davon schon im November. Meine Mutter hat mir da immer gelegentlich mal von erzählt. Ja. Ich muss dazu sagen, ich war bis vor 3 Monaten auf einer kardiologischen Station beschäftigt. Ja. Und er war urologisch erkrankt. Mhm. Dann war ich selber halt recht lange krank, jetzt 3 Monate, und arbeite seit 3 Monaten auf dieser urologischen Station. Ach. Das heißt, dein Patenonkel ist auf deine Station gekommen? Genau. Ach. Ganz, ganz, ganz zufällig. Ganz, ganz zufällig. Das heißt, die Familie hat das nicht lanciert, dass er dahin kommt, wo du bist. Nein. Ach, das ist ja ein ganz völlig verrückter Zufall. Das war für mich auch ganz, ganz schwierig erstmal. Ja. Für ihn auch wahrscheinlich auch, oder? Für ihn glaube ich nicht mehr. Er hat so in der letzten Zeit gar nicht mehr viel mitbekommen. Aber am Anfang hat er mitbekommen, dass du da bist. Er hat das nicht mehr mitbekommen. Er hat es nicht mehr mitbekommen. Aber meine Tante hat es mitbekommen, zu der ich auch eben nur noch sehr, sehr wenig Kontakt hatte. Mhm. Und mein Cousin, meine Cousine, die haben das sehr wohl mitbekommen. Er hat dann vorgestern auf der Intensivstation gelegen. Man hat wirklich noch versucht, in der Endphase des Lebens Maximaltherapie zu betreiben. Also hatte er Blasenkrebs oder Prostatakrebs? Er hatte Blasenkrebs. Also, wie gesagt, ist mehrfach operiert worden, hat 7 Wochen in einer Uniklinik gelegen, da auch eigentlich immer intensiv, hat dann einen Tag, wo man dann dachte, es geht bergauf, in einer geriatrischen Klinik gelegen, hat da Komplikationen entwickelt, ist dann in unser Krankenhaus verlegt worden. Wie war das denn jetzt, Ulla, für dich, dass du diesen Onkel, den du lange nicht gesehen hast, der für dich früher ganz wichtig war, den hast du jetzt in den Tod begleitet, ja, das kann man so sagen. Ja. Ist er in deiner Anwesenheit gestorben? Ich habe mich 2 Stunden vorher verabschiedet. Ich habe meine Mutter noch dazu geholt, die eigentlich nicht mehr hätte kommen wollen. Ich habe Stunden in diesem Zimmer verbracht. Meine Kollegen haben mir die Möglichkeit gegeben. Ich habe mich für mich auch sehr damit auseinandersetzen müssen, möchte ich ihn pflegen? Und habe dann für mich entschieden, als die Familie mir signalisiert hat, es ist gut, dass du da bist. Mhm. Ja, ich mache das. Und die Familie war dann auch damit einverstanden, dass du jetzt auch in der letzten Endphase dann so nah bei ihm warst? Ich glaube, das war für die Familie genauso wichtig wie für mich. Mhm. Du warst nicht in der Todesminute warst du nicht bei ihm? Ich war 2 Stunden vorher noch da. Es war nicht absehbar, dass das so schnell geht. Ich hatte mich aber schon sehr forciert dafür eingesetzt. Wir hatten jede Therapie abgestellt, haben wirklich nur noch hochdosiert Morphin verabreicht. Ich habe das dann noch ein bisschen höher gestellt. Um es ihm leichter zu machen? Um es ihm leichter zu machen. Das heißt, er war überhaupt nicht bei Bewusstsein, gar nicht? Er war überhaupt nicht mehr bei Bewusstsein. Meine Tante hat 7 Wochen immer nur neben seinem Bett gesessen, hat nie die Möglichkeit bekommen, mal daneben zu liegen. Die wären jetzt im nächsten Monat 50 Jahre verheiratet gewesen. Ich hatte ihr dann die Möglichkeit gegeben, ein Bett an seins zu stellen, habe ihr halt auch noch was zur Beruhigung gegeben, weil sie auch völlig fertig war. Und dann konnte sie neben dem sterbenden Mann noch ein wenig liegen. Die zwei sind zusammen eingeschlafen. Ach so, die Tante war dann dabei, als er wirklich dann definitiv gestorben ist. Die zwei sind nebeneinander eingeschlafen. Und wobei der Onkel für immer eingeschlafen ist. Ja. Und da war sonst niemand im Zimmer? Da, in dem Moment war niemand dabei. So traurig alles ist, so schön. Ich find's wunderschön. So schön, genau, so schön ist es natürlich auch, dass es dann so gekommen ist, auch für die Tante. Mein Cousin steckte in der Bretagne fest. Anders heißt, lass mich kurz was fragen. Ja. Das klingt so ein bisschen poetisch. Sie sind zusammen eingeschlafen, deine Tante ist auch eingeschlafen. Ja. Aber dann stelle ich mir vor, dann wacht die Tante auf und sieht, dass der Mann tot ist. Ja. Wie war das denn für die Tante? Für sie war es einfach gut. Ich habe mit der Kollegin, die Nachtdienst hatte, gesprochen. Ich hatte einen 7. Sinn. Ich habe 2 Stunden, nachdem ich gegangen bin, nochmal im Dienst angerufen, um zu fragen, lebt er noch? Und dann sagte die Kollegin mir, nein, der ist gerade verstorben, gerade im Moment. Und die Tante hat sich dann nochmal neben ihn gelegt und hat nochmal geschlafen. Ich finde das einfach für die zwei wunderschön. Ja, und das war genau das Richtige für sie und ist eine sehr rührende Geschichte. Sie ist dann nochmal neben ihrem toten Mann eingeschlafen. Ja. War das für dich, Ulla, diese ganze Geschichte jetzt auch nochmal so ein bisschen Wiedergutmachung, dass ihr so lange keinen Kontakt hattet? Ich denke, es wird uns jetzt wieder näher zusammenschweißen. Die Familienteile. Ja. Mein Cousin hat es gerade noch rechtzeitig geschafft. Wie gesagt, dem Onkel ging es ja letzte Woche noch deutlich besser. Aber du hast gerade schon gesagt, er war in der Bretagne. Der ganz Cousin. Genau. Der Onkel hatte ihm gesagt, fahr in die Bretagne, bring mir eine Flasche Wein mit. Das konnte der Onkel da noch sagen? Das konnte er da noch sagen. Aber dann hat er dich da ja auch erkannt, ne? Nein, das war die Woche vorher. Da hatte ich ihn ja noch gar nicht gesehen. Ach so kurz war das? So kurz, das ging ganz, ganz, ganz schnell. Nee, ich meine, so kurz war dann auch dein Betreuungskontakt sozusagen? 2 Tage. Ach so. Aber 2 ganz, ganz intensive Tage. Ich hatte jetzt gerade verstanden, das wäre etwas länger gewesen. Nein, das waren 2 ganz intensive Tage. Mein Cousin steckte dann in der Bretagne fest, weil die waren auf einer Bootstour, da hat es ein fürchterliches Unwetter gegeben und irgendwelche Baumstämme trieben vor irgendeinem Damm. Das war ganz, ganz knapp, dass der überhaupt noch nach Hause kommen konnte. Aber es hat geklappt. Der hat es geschafft und er hat ihm diese Flasche Wein auch mitgebracht. Und dann haben wir gestern ganz lange miteinander gesprochen. Dann habe ich ihm gesagt, dann trink die Flasche Wein irgendwann. Denk an ihn. Genau, so muss es sein. Ja. Ulla, eine traurige, aber dennoch eine schöne und rührende Geschichte, die du uns erzählt hast. Ich danke dir sehr dafür. Ich finde es einfach einen runden Abschluss. Absolut. Ich war gestern schon mal in der Leitung, als es dann auch um diese Sterbehilfe-Geschichte ging. Die hätte sich mein Cousin so sehr für ihn gewünscht. Und ich finde es so schön, dass mein Onkel das nicht mehr gebraucht hat. Dass es jetzt so friedlich dann geklappt hat. Ganz friedlich abgelaufen. Danke für den Anruf. Dir und deiner Familie alles Gute, Ulla. Dankeschön. Wenn ich mir noch was wünschen dürfte, wäre das ein Autogramm, natürlich, eine Karte von dir. Sehr gerne. Dann rufen wir dich noch. Das wäre für mich nämlich einfach die ultimative Erinnerung. Sehr gerne. Dann rufen wir dich jetzt gleich nochmal an. Du legst auf wegen deiner Anschrift. Alles klar. Alles Gute, Ulla. Tschüss. Tschüss, Ulla. Und ich bin verbunden mit Patricia. Patricia ist 38. Hallo, Patricia. Ja, hallo Domian. Patricia, um was geht's? Ja, meine Vorgängerin hat gerade so ein Stichwort gebraucht, Sterbehilfe. Und ich habe da eine Geschichte erlebt, allerdings anders, die mich auch seitdem nicht mehr loslässt. Und für mich war auch euer Thema, dass man sich da schuldig fühlt und das nie wieder vergessen kann, Mitte der Woche Anlass, mich mit euch in Verbindung zu setzen. Und zwar, es geht darum, ich hatte 11 Jahre lang einen wundervollen kleinen Kater. Der war mein bester Freund und hat mit mir auch eine schwere Zeit meines Lebens mitgemacht. Und der wurde dann auf einmal krank, hatte irgendwie Nierenprobleme. Und ich muss sagen, die ganze Sache lief im Laufe eines Monats, spielte sich das ab. Hat mich völlig überrascht auch und überrollt, weil Katzen können 20 und älter werden und 11 ist da jetzt noch nicht was, wo man dran denkt. Mhm. Jedenfalls war ich insgesamt bei 3 Ärzten, die immer nur die Symptome behandelt haben. Es war keine klare Diagnose, warum dann irgendwas mit den Nieren war. War es eine Infektion oder ein Tumor oder degenerativ? Es wurde immer nur Symptome behandelt. Und dann war das auf einmal so, dass ich, weil er nachts wieder gebrochen hatte, an einem Freitagmorgen einen Termin kriegte beim Arzt. Und man hatte mir vorher auch nie gesagt, das könnte lebensbedrohlich sein und es war nie abgeklärt. Und dann bei diesem Termin sagte dann die Ärztin auf einmal, also die Blutwerte wären schlechter geworden und ich sollte jetzt mal rausgehen auf die Straße. Mhm. Und da er lag inzwischen da an einer Infusion, einer Rauschnarkose und ich sollte mir mal in ein paar Minuten jetzt auf der Straße überlegen, ihn einschläfern zu lassen. Ja. Und niemand hat vorher was gesagt von lebensbedrohlich, sonst wäre ich auch am Vortag nicht mehr arbeiten gegangen oder so. Und dann bin ich also da. Also das ist wirklich eine ganz, ganz überraschende Wende in der ganzen Geschichte und eine schockierende Frage. Ja, absolut. Das war für mich also von 3 Ärzten im Laufe eines Monats das erste Mal, dass einer sagte, es ist eben irgendwie lebensbedrohlich. Mhm. Und dann halt dieses Szenario, jetzt geh mal 5 Minuten auf die Straße, das hier liegt drin an der Infusion und entscheide das. Ja, bist du dann rausgegangen und hast darüber nachgedacht? Ja, grauenhafterweise. Und das ist eben auch das, wo ich sage, das kann ich mir nicht vergeben. Wo ich sage, ich habe wie ein Schaf in der Panik in dem Moment, also im Nachhinein, ich habe viel drüber nachgedacht und geredet, habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe auch drüber gelesen, es gibt Tierärzte, die kommen dann auch mal ins Haus und dann wird sowas in Ruhe besprochen und nochmal alles versucht und auch nochmal richtig diagnostiziert. Ja. Zu welcher Entscheidung bist du denn gekommen? Ja, grauenhafterweise. Ich bin da draußen in Panik rumgelaufen, hatte dann auch noch jemanden angerufen, der mir dann auch noch zugeredet hat, statt mir zu sagen, was ich hätte hören müssen in dem Moment wäre gewesen, bist du des Wahnsinns, so eine schwerwiegende Entscheidung trifft man jetzt nicht innerhalb von 5 Minuten unter solchen Umständen. Und ich habe also leider einen falschen Ratgeber angerufen und dann rief mich dann anschließend die Tierärztin an auf dem Handy und sagte, ja, er wird ja aus der Rauschnarkose aufwachen und ich sollte mich beeilen irgendwie. Was hast du denn entschieden? Ich habe mich dann entschieden, ihm diese verdammte Spritze geben zu lassen. Also er ist eingeschläfert worden? Ja. 11 Jahre war er dein Freund? Richtig. Mhm. Und du glaubst, dass das eine zu schnelle Entscheidung war? Absolut. Du glaubst, dass man ihn hätte noch besser behandeln können? Ja, ich habe auch inzwischen mit einer anderen Tierärztin gesprochen von einem Tierheim, die netterweise sich die ganzen Akten angeguckt hat und die auch gesagt hat, also sie versteht da mein Gefühl, wo ich immer sagte, was kaum einer verstand, das war nicht in Ordnung, das war der Horror, wie das gegangen ist. Mhm. Und wie war denn das? Dann bist du wieder zurückgegangen und dorthin und hast du gesehen, wie dein Tier eingeschläfert wird? Ja, ich war dabei, natürlich. Also ja. Und dann, was wurde mit dem toten Tier gemacht? Ja, das war nämlich das nächste zum Thema Überrollen. Dann hieß es so, jetzt lässt du den hier und gehst nach Hause, tschüss. Und da war ich dann in dem Moment, schon als diese Spritze da gewirkt hatte, war ich wie aus diesem Schock erwacht und habe gedacht, das hätte um Gottes Willen, so hätte das nicht sein dürfen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich lasse jetzt mein Tier nicht hier in der Praxis. Ich gehe jetzt nicht mit ohne Tier, mit leeren Händen nach 11 Jahren nach Hause. Mhm. Und nachdem ich dann da mich massiv gewehrt habe, erst dann hat man mir auch ein Folder gegeben, gesagt, es gibt ja auch Beerdigungsinstitute für Tiere, man kann die einäschern lassen. Und das war nämlich auch wieder das, wo ich gemerkt habe, was nochmal bestätigt hat. Ich bin auch bei dem ersten Schritt komplett überfahren worden und habe mich überfahren lassen. Aber wie war denn das dann? Gut, die haben dir gesagt, es gibt Tierbestattungen, aber was heißt das? Hast du die Katze dann mit nach Hause genommen? Ja, ja. Genau. Du hast die tote Katze mitgenommen? Ja, in dem Korb, mit dem ich mit ihm zum Arzt gegangen war. Und wie lange war dann dieses tote Tier noch bei dir zu Hause? Also es war ja an dem Freitagmorgen passiert und ich habe mich dann drum gekümmert und er ist dann am Samstag Vormittag abgeholt worden von einem Beerdigungsinstitut, um dann eingeäschert zu werden, ganz genau nach meinen Wünschen. Die ganze Sache liegt jetzt wie lange zurück? Ja, das jährt sich jetzt am 27. Mai, ist das ein Jahr. Mhm. Und das ist dir noch immer sehr nahe? Ja, das ist täglich präsent. Hätte das Tier denn eine wirkliche Überlebenschance noch gehabt, eine Heilungschance vielleicht sogar? Also ich sag mal so, ich bin jetzt ganz, ganz viel im Tierheim, weil ich ohne Tier nicht kann, aber ein anderes Tier jetzt auch nicht geht. Und da gibt's ganz viele Katzen, die eingestellt sind auf Nierendiät, auf Medikamente und die damit noch jahrelang auch gut leben können und die weit älter sind. Achso, das heißt also, wenn man sich das jetzt mal ein bisschen durchdenkt, hätte er vielleicht noch 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahre leben können. So denkst du? Ja, so denke ich. Mhm. Dann ist es natürlich wirklich sehr traurig und sehr schade. Und ich verstehe das auch nicht, was das für ein komischer Tierarzt dann war oder für eine Tierarztpraxis, die dich dann so unter Druck gesetzt haben. Und warum musste das dann so schnell gehen? Das hätte man doch auch noch ein paar Tage später entscheiden können. Ja, und sie hatte da irgendwie ein Bild für sich, ja, keine Lebensqualität mehr und die hatte da irgendwie eine ganz klare Vorstellung und weiß der Himmel warum. Und also ich habe dann hinterher auch geschrieben, weil diese Szene damit, gehen Sie mal 5 Minuten auf die Straße raus und überlegen das. Mhm. Und man geht da draußen durch die Hölle und in dem Schock, wie gesagt, ich habe gedacht, ich bin doch wie ein blödes Schaf, dass ich in dem Moment sage, bitte nicht so. Mhm. So unter den Bedingungen, doch so eine Entscheidung nicht. Hast du hinterher mit der Frau nochmal gesprochen? Also ich habe der dann auch einen Brief geschrieben, weil das eben alles in mir immer weitergearbeitet hat und letzten Endes ja auch noch tut. Und sie hat im Endeffekt gesagt, dass sie zu ihrer Entscheidung steht, weil ihrer Einschätzung nach wäre das eben nicht, also hätte es keine ausreichende Lebensqualität mehr gegeben. Jetzt hast du gerade was gesagt, das habe ich nicht ganz verstanden, mit dem Tierheim. Du bist oft in einem Tierheim, oder? Ja, das ist jetzt eine Art mit meinem, also ich bin das so gewöhnt, mich mit Tieren zu umgeben und für mich ist das, ich mache auch nicht so einen Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Also sie sind anders als Menschen, aber für mich auch gleichwertig als unsere Mitbewohner auf Erden. Und ich kann da unheimlich viel Verbindung und Nähe erleben, was mir unheimlich fehlt. Das heißt, du gehst in ein Tierheim und betreust und kümmerst dich da um die Tiere? Ja, speziell auch um Katzen. Mhm. Aber du hast jetzt für dich noch keine neue Katze wieder? Nein, das geht gar nicht, weil der war mein bester Freund und das war außergewöhnlich und einzigartig. Und das ist für mich nicht einfach sowas, was man konsumiert und dann, ja, okay. Okay, das kann ich verstehen, dass man eine tiefe Bindung zum Tier hat, aber andererseits kann man ja auch, ist ja auch schon ein Jahr vorbei, auch wieder eine neue Beziehung zu einem neuen Tier aufbauen. Ja, vielleicht irgendwann, aber ich sag mal, ich könnte dem im Moment auch nicht gerecht werden, weil es war wirklich außergewöhnlich mit ihm aus vielen Gründen und ich würde im Moment auch das ständig vergleichen noch mit ihm und ich würde jetzt, glaube ich, einem anderen Tier gar nicht angemessen gerecht werden können. Wie lebst du denn so in deinem Leben? Bist du solo? Ja. Ja. Und was machst du beruflich? Ich bin freiberuflich, weil deshalb stehe ich wohl auch auf Katzen. Ich bin irgendwie so ein Freigeist, der sich nicht so gerne irgendwo einengen lässt. Verstehe. Patricia, eine traurige Geschichte, aus der man lernen muss, sowohl wenn es um Tiere geht, aber natürlich bei Menschen auch, dass man bloß sich nie in medizinischen Sachen unter Druck setzen lassen darf, dass man immer abwarten soll, immer eine andere Meinung einholen soll. dann läuft man und fährt man besser. Danke, das wäre nämlich auch meine Botschaft, genau. Dass ich da noch irgendwas Sinnvolles draus ziehen kann im Nachhinein. Genau. Ja. Patricia, jetzt ist die Sendung rum. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute und viel Glück und hoffe, dass du deinen Schmerz überwinden kannst. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, dass ich es erzählen durfte. Sehr gerne. Tschüss, Patricia. Tschüss, Domian. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik war Patricia Unger. Ich wünsche euch ein schönes und tolles Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag wieder mit einer freien Themennacht. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.